Preist den Herrn, ihr Lieben, kommt herein, wir starten durch, Halleluja. Seid ihr gut drauf, Halleluja, volle Erwartung. Wir haben einen gewaltigen Abend vor heute Abend. Wir werden heute ein bisschen anders gehen wieder wie sonst öfters. Wir werden heute eine längere Zeit haben von Lobpreis. Wir haben ja jetzt unsere Gebets- und Fastenzeit immer noch bis Sonntag. Also wollen wir die Zeit auch wirklich nutzen. Das heißt, wir werden eine längere Zeit haben im Lobpreis und dann wird Irina lehren und im Anschluss an die Lehre von Irina werden wir dann auch gemeinsam noch den Geist des Gebetes aktivieren. Okay, also Irina wird lehren über Gebet und dann werden wir gemeinsam den Geist des Gebets aktivieren. Weil zum Fasten gehört immer auch Beten. Amen. Fastet und betet, auf dass ihr nicht in Versuchung fallet. Halleluja. Preist den Herrn. Also wir begrüßen auch alle, die online dabei sind, alle, die zuschauen am Montag in Nürnberg oder an anderen Orten. Herzlich willkommen. Und dann starten wir einfach gleich richtig los. Kommt nach vorne, preisen wir den Herrn, genießen wir die Zeit, fließen wir mit dem Geist. Geh voll rein, gib's dir voll, ab geht's in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja, Jesus. Danke für den neuen Bund, Herr. Herr, der besser ist, bei weitem herrlicher ist als der alte Bund, Herr. Aber danke, dass du bereits im alten Bund sagst, der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Halleluja. Wie viel mehr mit uns als deinen Kindern, Herr. Wie viel mehr möchtest du mit uns von Angesicht zu Angesicht reden, Herr. Wie ein Mann mit seinem Freund redet, wie ein Vater mit seinen Kindern redet. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wir bleiben in deiner Gegenwart. Wir bleiben in dir, so wie Josua, von dem es weiter heißt, sein Diener Josua aber, der Sohn des Nun, ein junger Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Halleluja. Mose nun sagte zum Herrn, siehe, du sagst zu mir, führe dieses Volk hinauf. Aber du hast mich nicht erkennen lassen, wen du mit mir senden willst, wo du doch selbst gesagt hast, ich kenne dich mit Namen. Ja, du hast Gunst gefunden in meinen Augen. Und nun, wenn ich also Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann lass mich doch deine Wege erkennen, sodass ich dich erkenne, damit ich Gunst finde in deinen Augen und bedenke, dass diese Nation dein Volk ist. Er aber antwortete, mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Halleluja. Oh Vater, danke für dein Angesicht, Herr. Danke für dein Angesicht, das über uns leuchtet, Herr. Danke für dein Angesicht, das mit uns geht, Herr. Danke für deine Gunst, die mit uns geht, Herr. Danke, dass du selber derjenige bist, den du mit uns sendest, Herr, in diese Welt. Danke, Vater, dass wir deine Kinder sein dürfen. Danke, dass wir aus deinem Hause, aus deiner Familie sein dürfen, Herr. Danke, dass wir in dieser Welt als Familienangehörige Gottes unseren Sohn oder unsere Tochter stehen dürfen, Herr. Halleluja. Und danke, dass du uns gerade jetzt begegnest. Dass du uns gerade jetzt begegnest in deiner Liebe, Herr. Und in deiner Gunst, Herr. Und in deinem Mit uns sein, Herr. Oh. Ja, Gott sagt zu einigen, es auch zu einigen, die online zuschauen. Hey, wenn ich für dich bin, wer kann denn dann gegen dich sein? Deswegen fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht vor dem, was Menschen sagen. Fürchte dich nicht vor dem, was vielleicht Arbeitskollegen sagen könnten oder sagen, tatsächlich sagen. Fürchte dich nicht vor dem, was dein Arzt sagt oder dein Banker sagt. Fürchte dich nicht, denn wenn ich für dich bin, wer kann gegen dich sein? Mehr sind die, die auf deiner Seite sind, als die, die gegen dich sind. Denn ich habe meinen Engeln befohlen, dass sie mit dir gehen und dich bewahren auf all deinen Wegen. Halleluja. Wenn ich für dich bin, wer kann gegen dich sein? Hey, Gott spricht zu dir. Wenn ich für dich bin, wer kann gegen dich sein? Also, lass die Angst fahren. Lass die Sorgen fahren. Lass die Unsicherheit fahren. Wenn ich für dich bin, wer kann gegen dich sein? Wenn ich mit dir bin, wenn mein Angesicht mit dir geht, wer kann dir widerstehen? Denn ich mache deine Stirn hart wie einen Kieselstein, sagt Gott, im Angesicht deiner Feinde. Ich bin der Schutz auf deiner Stirn. Ich bin deine Vorfront. Ich gehe vor dir her. Du musst dein Herz nicht hart machen, sondern ich bin der, der wie eine feurige Mauer, der wie eine Schutzwand vor dir steht. Ich bin der, der dem Volk Israel gegen den Pharao sich dazwischen gestellt hat mit einer feurigen Wand. Und so stelle ich mich vor dich, wo immer du hingehst. So fürchte dich nicht, sagt Gott. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ich habe deine Stirn hart gemacht wie Kiesel. Halleluja. Geh einfach durch. Geh einfach durch. Halleluja. Schau nicht rechts und schau nicht links. Vertrau mir, wenn ich für dich bin, wer kann gegen dich sein? Oh, Gott lacht über dir, verstehst du? Er lacht dich nicht aus, aber er lacht über dir. Und er sagt, ha, was sind all dem seine Feinde? Was sind all deine Feinde? Was sind all die Widerstände im Leben dieses Sohnes oder dieser Tochter? Ich in ihnen bin ja viel mächtiger. Ich in ihnen bin ja viel stärker. Ich in ihnen bin größer als der, der in der Welt ist. Halleluja. Der im Himmel thront, lacht. Halleluja. Halleluja. Gott spricht weiter zu einigen und er sagt, ich bin der Herr der Durchbrüche. Ich bin der Durchbrecher. Und ich sehe im Geist Durchbrüche. Durchbrüche kommen zu den Söhnen und Töchtern Gottes. Durchbrüche. Durchbrüche im Bereich der Finanzen. Durchbrüche. Durchbrüche im Bereich der Beziehungen. Durchbrüche im beruflichen Bereich. Durchbrüche. Durchbrüche bei den Söhnen und Töchtern im geistlichen Bereich. Halleluja. Durchbrüche hinein in neue Räume der Gaben. Hinein in neue Räume der Wirksamkeit. Hinein in neue Dimensionen der Herrlichkeit. Ich sehe Durchbrüche. Gott sagt, ich bin der Herr der Durchbrüche. Vertrau dich mir an. Ich bin der Herr deiner Durchbrüche. Das sind Durchbrüche, die kommen. Mächtige Durchbrüche. Durchbrüche auch im Körper. Durchbrüche der Gesundheit. Durchbrüche der Befreiung. Durchbrüche der Freiheit deiner Seele. Das sind Durchbrüche. Durchbrüche, ich bin der Herr der Durchbrecher. Halleluja. Und ich stelle deine Füße auf weiten Raum. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Ich sehe, wie jemand geheilt wird. Es kann auch online sein. Ich sehe, wie jemand geheilt wird in seinem Ohr. Und es ist so, dass dein Ohr wie teilweise zu war, aber auch Ohrenschmerzen waren. Und ich sehe jetzt, wie im Geist wirklich dieses Ohr ploppt und dieses Ohr aufgeht. Da ist ein Durchbruch in deinem Ohr jetzt in dem Namen von Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Schreib mir eine E-Mail. Schreib mir eine E-Mail, was passiert ist. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich glaube, dass Gott dein Ohr geöffnet hat und ich glaube, dass die Schmerzen jetzt verschwunden sind. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Korabasanana. Ich sehe noch einen Durchbruch im körperlichen Bereich. Und zwar sehe ich bei jemandem, das ist eine ganz merkwürdige Sache, irgendwie ist wie dein Kiefer blockiert. Du kannst wie dein Mund nicht voll öffnen. Es ist wie blockiert. Du kannst nicht wirklich deinen Mund weit öffnen, weil es dein Kieferbereich blockiert ist. Und ich spreche dir jetzt diesen Durchbruch zu und ich sage, Kiefer sei gelöst in dem Namen Jesu Christi. Jetzt in der Kraft des Heiligen Geistes. Danke, Vater. Danke, Vater. Wow. Mm-hmm. Wow. Corri bessene mando robossa da da da da da da. Ore bessene neo mondo da da lascia da da da da da da da. Mosse che ora bassanda da ja betina. Begegne ihm einfach im Geist, weil so Anbetung heißt, Gott zu begegnen, Jesus zu begegnen. Oh, se carame, io rebessando la no, io rebessando la la la la. Oh, se carame, io se carame, io. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ich habe ein spezifisches Wort bekommen für jemanden, und zwar ich habe einen Garten gesehen, und dann kam die Stimme, und die Stimme sagte ja, eine Stimme sagte ja mit Garten. Ich glaube, dass sich das auf etwas bezieht, was du wahrscheinlich erwirbst oder wo du hinziehst oder irgendetwas, und da kam dieses Wort ja mit Garten. Und ich glaube, ich habe noch den Namen Linda gehört, der damit verbunden ist. Ich weiß nicht, ob du selber Linda heißt oder ob das sich mit dir auf jemanden bezieht, der mit dieser Sache zu tun hat. Auf jeden Fall war dieser Name Linda damit verbunden, mit diesem Ja mit Garten. Da war etwas, was auf dich wartet. Ja mit Garten. Und ich habe gesehen, wie Papiere unterschrieben wurden. Und ich habe gesehen, wie Dinge festgemacht wurden. Und wie Hände geschüttelt wurden. Und wie etwas fix gemacht wurde. Und es ist tatsächlich etwas, worum du lang Gott gebeten hast, etwas, was in deinem Herzen ist. Ja, vielleicht nicht mal so sehr gebeten hast, aber etwas, was in deinem Herzen ist. Und Gott sagt, ja, ich gebe dir mehr, als du erbitten oder erdenken kannst. Halleluja. Halleluja. Die Person, die das betrifft, wird wissen, worauf es sich bezieht. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, wir setzen diesen Deal frei in dem Namen Jesus. Wir setzen das frei, Herr, im Geist, Herr, in dem Namen Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Wenn dieses Wort für dich ist, sei es, dass du hier bist oder sei es online, dann sag mir einfach Bescheid oder schreib mir eine E-Mail. Halleluja. Ich glaube mit dir, dass etwas sich bewegt hat. Es ist eine Bestätigung auch. Es ist eine Bestätigung. Du wirst es wissen. Entweder es ist schon im Schwange oder aber es ist im Begriff zu kommen, und dann wirst du dich daran erinnern an dieses Wort und dann wirst du es wissen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Herr. Das sind Durchbrüche für einige im Hören der Stimme Gottes, das sei. Halleluja. Das Wort Gottes sagt, seine Schafe hören seine Stimme. Amen. Einige werden die nächste Zeit wirklich Durchbrüche erleben im Hören der Stimme Gottes. Indem du deine Seele zur Ruhe bringst, du wirst merken, da kommt eine neue Klarheit, da kommt eine neue Eindeutigkeit im Reden Gottes zu deinem Herzen. Es geht nicht unbedingt um die hörbare Stimme Gottes, sondern es geht um das Reden Gottes zu deinem Herzen. So redet Gott meistens zu uns. Und da ist eine neue Klarheit diesbezüglich, die kommt. Eine neue Klarheit bei den Söhnen und Töchtern Gottes. Halleluja. In Jesu Namen, ich setze es frei über dir, über Video und hier im Raum, in dem Namen Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater, für diesen Raum des Hörens der Stimme Gottes. Diese Klarheit. Diesen Raum einer neuen Klarheit. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Ja, da ist es. Da ist es. Danke, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, das sind Wellen. Wellen der Herrlichkeit. Welle um Welle um Welle um Welle seiner Herrlichkeit. Lass dich einfach überspülen von ihm. Halleluja. Danke, Jesus. Oh. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Hast du aktuell Schmerzen hier im Fuß? Hast du da Schmerzen im Fuß? Ja, aber ich habe gerade gesehen, dass Gott deinen Fuß heilt. Halleluja. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. In Jesu Namen. Jeder Schmerz geht raus. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Gott ist hier. Seine Kraft ist hier. Seine Herrlichkeit ist hier. Komm, lass uns mal Jesus noch mal einen kräftigen Applaus geben. Lass uns ihm wirklich die Ehre geben. Halleluja. Gott ist gut. Danke, Jesus. Gott ist gut. Halleluja. Oh, Shekei Lama Sanda Lamandi Alabando. Kereamonda Lavasi Alalando Loloboshi Aranana. Karabese Karananda. Oh. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Du darfst dir einen Platz suchen. Noch jemand begrüßen auf dem Weg. Drück einfach noch jemand auf dem Weg. Ganz herzlich. Sag schön, dass du auch da bist. Halleluja. Begrüße einfach jemanden ganz herzlich. Halleluja. Und dann suchst du einfach einen Platz. Halleluja. Amen. Preis den Herrn. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ja, nochmal herzlich willkommen, auch alle Online-Schüler. Herzlich willkommen zu unserem besonderen Abend hier in der Gebets- und Fastenzeit, schon am Ende langsam unserer Gebets- und Fastenzeit. Ich habe das letzte Mal ja darüber gelehrt, dass zu einem Herrlichkeitsfasten oder bei einem Herrlichkeitsfasten gehört immer auch Gebet dazu, weil deine Gemeinschaft mit Gott vertieft sich einfach in diesen Zeiten. Deine Klarheit wird größer, deine geistliche Klarheit wird größer, deine Hörfähigkeit wird, es wird leichter, die Stimme Gottes zu hören. Damit nimmt dein geistlicher Durchschlag zu, auch wenn du betest, wenn du proklamierst. Und deswegen macht es absolut Sinn, eine Fastenzeit immer auch mit Zeiten zu verbinden, in denen du ganz besonders Zeit mit Gott verbringst, Gemeinschaft hast mit Gott, Zeiten des Gebets, einfach Zeiten mit ihm, Zeiten, wo du Dinge in Existenz rufst, in Existenz sprichst, einfach Dinge durchbrichst im Gebet. Das sind diese Zeiten des Fastens in besonderer Weise. Und deswegen werden wir es, wie ich schon am Anfang gesagt habe, heute Abend so machen. Irina wird jetzt eine Zeit lehren über das Thema Gebet. Und dann werden wir alle gemeinsam einsteigen in eine Zeit des Gebets. Amen. Und wir werden heute Abend hier Dinge shiften im Geist über deinem Leben, über unser aller Leben, über unserem Land und so weiter und so fort. Ich werde dann ein paar Sachen dazu sagen, aber jetzt kommt erst Irina und wird einfach lehren zu diesem Thema. Amen. Also geben wir der Irina einen kräftigen Applaus. Halleluja. Es ist wunderbar, ja. Es ist wunderbar in der Gegenwart Gottes, ja. Da blühst du auf, da fliegst du auf. Ich hatte noch so ein Bild, wie wir wie an so einer Klippe stehen, als Vögel, als Adler, und wie dieser Wind des Geistes kam und uns wirklich wusch hochgenommen hat. Und wir sind alle geflogen. Halleluja. Und du bleibst einfach in diesem Flugmodus, ja. Gott möchte, dass du fliegst. Unser Leben ist ein Fliegerleben. Halleluja. Und unser Leben ist Gebet. Halleluja. Unser Leben ist Gebet. Unser Leben ist Gebet. Unser Leben ist Gebet. Wir sind wandelnde Beter. Ich denke, bei manchen ist es schon mehr durchgebrochen. Gott möchte diesen Geist des Gebets immer mehr ausgießen auf uns. Einfach, dass du während der Arbeit, was auch immer wir tun, einfach immer in diesem permanenten Austausch mit Gott sind. In Sprachen, einfach mit ihm verbunden. Einfach im Gebet, im Sprechen mit ihm verbunden. Halleluja. Und heute Abend im Rahmen dieses Daniel-Fastens, was ja jetzt bald zu Ende geht, einfach wollen wir wirklich leider, schade, man kann weitermachen, ja, kein Problem, man kann gerne weitermachen, ist sehr gesund, aber wir wollen zusammen beten, weil gemeinsam, wir können es gar nicht überschätzen, die Power, die gemeinsames Gebet hat, wenn wir miteinander eins werden. Wenn kein Ja-Aber mehr ist, keine Besserwisserei, sondern wenn wir sagen, wir sind eins. Und zwar im Herzen, in unserem Geist und mit unserer Seele. In Matthäus 18, 19 steht diese Verheißung, die Jesus gesagt hat. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch, sogar nur zwei, auf der Erde übereinkommen werden, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, wenn zwei, und hier sind viel mehr heute Abend, wenn wir übereinkommen über irgendeine Sache, über irgendeine Sache, und wir werden nicht nur irgendeine Sache hier beten, sondern wir haben starke Gebetsanliegen, die wir nachher noch zusammen beten wollen. Wenn wir darin übereinkommen, wenn wir eins werden, uns verbinden im Geist mit der Erhörung dieser Gebete, dann wird es uns werden. Sag mal, es wird mir werden. Es wird uns werden. Auch ihr an den Bildschirmen zu Hause, ihr macht euch einfach mit eins, wir sind nicht getrennt, einfach, ja. Gott ist außer Raum und Zeit und ihr macht euch eins und ihr werdet den gleichen Segen, den wir erleben werden, einfach von diesen Gebetsirrungen, werdet ihr ganz genauso erleben. Halleluja. Also wir sind eins, ja. Und wir glauben Gott. Gott ist ein Gott des Glaubens. Und welche Verheißung er uns gegeben hat, weißt du, das ist wirklich das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist nicht die Zeitung, die heute so schreibt und morgen so, sondern das Wort Gottes ist in Ewigkeit. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort, sagt Jesus, wird nicht vergehen. Also wir können nur in unendlicher Achtung auch und Ehrerbietung vor diesem Wort stehen und sagen, ja, ich nehme das. Und ich nehme das wörtlich. Ich nehme das als das, was es ist, als genauso, wie es da steht. Und wenn da steht, wenn ihr übereinkommt, was ihr auch immer ihr beten werdet, das wird euch werden, dann wird es uns werden. Und dann glaube ich das. Und das, was wir heute Abend beten, das wird. Es wird. Da gibt es gar keinen Zweifel. Es wird. Weißt du, dieser Zweifel, dieser komische Geist, der geht völlig raus. Das vielleicht doch nicht oder wie auch immer, sondern es wird. Es wird, weil Gott es gesagt hat. Hier steht Jakobus 5,16, viel vermag das Gebet eines Gerechten in seiner Wirkung oder es hat große Macht. Wer ist alles gerecht hier? Nicht in eurer eigenen Gerechtigkeit, nicht in unserer menschlichen Gerechtigkeit. Nein, seine Gerechtigkeit ist unsere Gerechtigkeit. Er hat uns gerecht gemacht. Er ist der Gerechte und er hat uns gerecht gemacht. Halleluja, wir sind ihre Gerechten. Also hat das Gebet eines Gerechten und so viele Gerechten hat unendlich große Auswirkungen und große Macht. Weil wir sind wirklich, du stehst als ein Gerechter vor Gott. Er hat deine Sünde abgewaschen, er hat unsere Sünde abgewaschen und wir sind gerecht vor ihm. Wir stehen vor seinem Thron als Gerechte, nicht als Kriecher, sondern als Gerechte. Nicht stolz, aber gerecht. Halleluja. Und was passiert, wenn wir beten? Die Heerscharen des Himmels werden aktiviert. Halleluja. Weißt du, dass wir nicht alleine sind, sondern dass hier Millionen in diesem Raum noch Engel sind. Halleluja. Und es sind Träger seiner Herrlichkeit, Träger seiner Kraft und sie tun seinen Willen. Sind dienstbare Geister, die seinen Willen tun. Und die werden aktiviert, wenn er diese Einheit sieht, wenn er diese Herzen sieht, die in Einheit miteinander verbunden sind, dann werden die aktiviert. Weißt du, die warten nur drauf. Die stehen hier schon mit ihren Schwertern, Halleluja. Und die warten drauf, dass wir ihnen Aufträge erteilen, damit sie endlich was zu tun haben. Ich glaube, viele geben ihnen schon Aufträge. Wir haben das schon letztes Jahr durch Cat auch gut und auch durch unseren Pastor gut gelernt, dass wir ihnen Aufträge zu geben haben. Und das machen wir heute. Mit jedem Anliegen, dass wir in dieser Einheit beten, werden sie freigesetzt. Halleluja. Gehen sie aus, wusch, wo auch immer wir sie hinschicken. Wenn wir sie nach Israel schicken, schack, sind sie da. In einer Millisekunde. Wenn wir sie nach Berlin schicken, zack, in einer Millisekunde sind sie da. Nach Filderstadt, Halleluja, rein. Halleluja. In welcher Haltung kommen wir zu unserem Vater? 1. Johannes 5,14. Und das ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen beten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Halleluja. Es ist diese Haltung der Zuversicht. Ja, das ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Wie können wir wissen, dass das, was wir beten, sein Wille ist? Halleluja, wo ist mein Wort? Wo ist mein Schwert? Halt mal bitte hoch. Da ist unsere Sicherheit, da ist unsere Gewissheit drin, dass wir bitten, dass wir wissen, unsere Gebete werden erhört. Wir bitten nicht irgendetwas, sondern wir beten das, was mit seinem Wort in Einklang steht. Halleluja, mit seinem Geist in Einklang steht. Und wichtig ist, dass wir in dieser Zuversicht, weißt du, in diesem Zutrauen einfach, dass er das tut, beten. Ja, in dieser Zuversicht, dass er uns hört. Weißt du, Gott ist, das heißt im Psalm, glaube ich, 46, oder 65, glaube ich. Er, Gott ist der Hörer des Gebets und alles Fleisch wird zu ihm kommen. Also jeder Mensch wird zu ihm kommen. Er ist der Hörer des Gebets. Gott will dein Gebet hören. Er will es gerne hören. Das heißt, wir müssen Gott nicht den Arm umdrehen. Du musst nicht alles mögliche Manipulative anstellen, damit er endlich dein Gebet erhört, sondern er will es hören. Er will es auch erhören. Ist ein guter Vater. Er ist ein guter Vater. Er ist gut, sag mal zu deinem Nachbarn, er ist ein guter Vater. Er ist ein guter Vater. Er ist gut. Er ist gut. Er ist gut. Er ist nicht geizig. Er ist gut. Er liebt dich. Er will das Beste für dich. Er will das Beste für dich. Das ist unser Gott. Er will das Beste für dich. Nicht nur ein bisschen, nicht nur ein Scheibchen oder so, sondern er will das Allerbeste für dich. Er hat sein Allerbestes gegeben. Sagt, wenn er uns ihn gegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Sagt, er will uns alles schenken. Er will, dass unser Land voll mit Jesus ist. Dass die Stadien sich füllen. Halleluja, dass wir ihn anbeten, dass alle ihn kennenlernen. Er will, dass es dir gut geht, dass du nicht von Krankheiten geplagt bist, von irgendwelchen Gedanken, Sorgen oder sowas, sondern er will, dass es dir gut geht, dass du glücklich bist. Er hat uns schon glücklich gemacht. Wenn wir zu ihm kommen, Hebräer 11, 6, wie kommen wir? Im Geist des Glaubens und des Vertrauens. Ohne Glauben, heißt es, ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, wer zu ihm kommt, muss glauben, dass er ist. Und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Oh, weißt du, jedes Mal, wenn du zu ihm kommst, und heute Abend, wenn wir zu ihm kommen, gemeinsam, will er ein Belohner sein. Er belohnt uns. Er belohnt dich. Er belohnt dich, wenn du zu ihm kommst. Er belohnt dich, wenn du seine Gemeinschaft suchst. Einfach, wenn du alleine zu ihm kommst. Und wenn wir gemeinsam zu ihm kommen. Er ist ein Belohner. Wir glauben, dass er ist, dass er auch nicht irgendwo hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen irgendwie zu finden ist, sondern dass er ist, dass er jetzt hier ist. Dass er jetzt hier ist und dass er jetzt auf deinen Mund hört. Was sagen meine Söhne? Was sagen sie? Was kommt aus ihrem Mund raus? Und das will ich tun. Das will ich ausführen. Weil ich will das Beste für sie. Ich will das Beste für ihr Land. Ich will das Beste für diese Welt. Halleluja. Und deshalb kommen wir in diese Haltung des Glaubens. Und das Gute ist, wir sind neue Schöpfung. Sag mal, ich bin eine neue Schöpfung. Und diese neue Schöpfung hat Glauben implementiert bekommen. Genau wie Liebe dein Wesen ist. Wie Freude dein Wesen ist. Es ist Glaube dein Wesen. Unglaube gehört überhaupt nicht zu dir. Zweifel, das gehört nicht zu uns. Aber Glaube ist unser Wesen. Glaube. Halleluja. Wir glauben, das ist dieses feste Vertrauen. Gott hört uns. Und woher kommt dieser Glaube? Genau, Römer 10, 17. Also kommt der Glaube. Wo kommt er her? Aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber von Christus oder durch das Wort Christi. Unser Glaube kommt aus seinem Wort. Da ist immer, wenn du das Wort liest, ja, dann kommt Glaube. Halleluja. Vor allen Dingen natürlich Neues Testament, Briefe und so weiter, wo das Evangelium offenbart ist, da kommt Glaube in dein Herz oder Johannes Evangelium, ja, da kommt Glaube in dein Herz, da wird Glaube implementiert in dich. Heute Abend kommt Glaube durch die Verkündigung, kommt Glaube in dich rein. Setz dich nicht, sage ich dir, unter eine Predigt, wo nicht dein Glaube in irgendeiner Weise aktiviert wird, wo du runtergedeckelt wirst, sondern setz dich nur drunter, wo du ermutigt wirst, im Glauben, wo Glauben eine Substanz ist. Sie ist eine Substanz, weil sie gehört zu uns. Wir brauchen das, wir atmen das. Die Währung des Himmels ist Glauben und Liebe. Ah, deshalb sehnt sich unser Geist danach und immer weißt du kannst aufsteigen, du steigst auf in diesem Geist des Glaubens. Weißt, alles ist möglich. Was sagt ihr? Alles ist möglich dem, der glaubt. Alles ist möglich. Nicht nur ein bisschen, sondern alles. Alles in deinem Leben, alles in deinem Umfeld ist möglich. Alles in unserem Land ist möglich. Begrenze Gott nicht. Weißt du, indem uns der Geist, wie ich das vorhin gesehen habe, im Lobpreis, anbläst und unsere Flügel kommt, einfach kommt dieser Geist des Glaubens und wir fliegen hoch mit ihm. Und wir wissen, alles ist möglich. Wir wissen, das passiert. Wir wissen, eine Wende in unserem Land ist möglich. Halleluja. Und ist, das sehen wir schon. Das ist schon auf dem Weg zu uns. Halleluja. Weil die Herrlichkeit stärker ist, weil Gott einfach stärker ist. Gott ist einfach größer. Er ist einfach größer. Wenn durch Einzelne, wie wir es letzte Woche auch von Valerie gehört haben, wenn einzelne Nationen bewegt haben, ja, und verändert haben, was können dann wir? Halleluja. Dann werden wir doch wohl schaffen, Deutschland zu verändern, oder? In seiner Kraft. Nicht durch Heer oder Macht, sondern durch meinen Geist, sagt er. Aber durch meinen Geist passiert es. Und noch ein ganz wichtiger Schuss, aber es passt alles zusammen, ja. Wir haben den Glaubensabend hier sowieso. Markus 11, 24, wenn nicht der gewaltigste Gebetsschlüssel aus dem Mund von Jesus. Darum sage ich euch, alles, sag mal alles, um was ihr auch betet und bittet, Glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und es wird euch werden. Was ist der Schlüssel? Glaubt, dass ihr es empfangen habt. Wann denn? Wann glauben wir das, dass wir empfangen haben? In 3 Jahren? Nein. In dem Moment, in dem du betest, in dem du bittest um etwas, glaubst du, ja, ich habe empfangen. Ich habe empfangen. Ich habe empfangen. Ich habe empfangen. Es gehört mir. Es gehört mir. Es gehört mir. Es gehört mir. Es gehört mir. Halleluja. Weißt du, es ist so einfach. Das ist schon, also das ist wirklich, es ist fast zu einfach, ja. Nur der Verstand, der will es immer kompliziert machen. Und der will das immer irgendwie verschieben, dass es lange dauert, weil wir vielleicht mal erlebt haben, dass mal es ein bisschen länger dauert, ja. Aber die Sache ist die, erhört worden, wie Daniel auch, als er dieses, am Beginn dieser Fastenzeit war, 3 Wochen später kommt ja der Michael zu ihm und sagt, er ist aufgehalten worden durch eine dämonische Macht, aber dein Gebet ist am ersten Tag gehört worden. Am ersten Tag ist es schon gehört worden. Nur dann hat sich ein Widerstand aufgetan. Und das kann natürlich manchmal sein, du betest was, oder wir beten was und dann macht sich erstmal noch was auf. Aber die Sache ist die, es ist erhört worden. Und wenn wir nicht zweifeln, wenn wir nicht wieder zurückfallen und sagen, oh, Gott hat mein Gebet doch nicht erhört. Jetzt habe ich so geglaubt und jetzt hat er doch nicht erhört. Aber ich sag dir, in dem Moment, wo du es genommen hast im Glauben, wo du dich drauf gestellt hast, ich habe empfangen und es gehört mir. Halleluja, in dem Moment gehört es dir. In dem Moment. Du hast empfangen und es gehört dir und du rückst nicht mehr davon ab. Wir müssen dann nicht mehr, und das ist gut, morgen wieder das Gleiche vor ihn bringen. Sondern was können wir in der Zwischenzeit machen, wenn es nicht nach 3 Minuten sichtbar ist? Was machst du dann? Du dankst. Wir danken. Danke, ich habe gebetet. Ich habe empfangen. Und jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als die ganze Zeit zu danken. Und er liebt unseren Dank. Und ich sag dir, dieser Dank beschleunigt es. Dieser Dank befeuert es einfach, beschleunigt es, dass es kommt, dass es zu uns kommt. Dass es durchbricht, diesen Durchbruch. Jedes Mal, wenn du dankst, oh, wieder ein Durchbruch. Manchmal musst du vielleicht 100-mal danken oder 1000-mal, aber es kommt. Halleluja, es kommt. Weil du hast empfangen im Geist. Und alles, was du im Geist empfangen hast, das wird dir. Alles. Halleluja. Es ist sein Wort. Er ist so wunderbar. Er ist wirklich, wow. Also, ich meine, sein Wort ist so gewaltig, ja. Wir müssen nur die richtigen Stellen finden. Genau, dieser Glaube ist in uns drin. Er ist ein Teil von dir. Und was auch ein Teil von dir ist und was auch wichtig ist, zu wissen einfach in unserem Gebet einfach ist, dass wir Autorität bekommen haben. Du hast Autorität bekommen. Woher weiß ich das? Aus dem Wort Gottes. Halleluja. Hier eine Stelle. Lukas 10, 19. Siehe, ich habe euch die Macht oder die Vollmacht oder die Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Und nichts wird euch schaden. Halleluja. Das ist das Wort Gottes. Ich habe euch die Macht, Autorität, Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione, Krankheiten, was auch immer kommt, zu treten und nichts wird euch schaden. Er hat uns die Autorität gegeben. Und diese Autorität, worin ist diese Autorität? Sie ist in seinem Namen. Sie ist im Namen Jesus. Der Name Jesus ist der Name, der über allen Namen ist. Alles, was du betest in diesem Namen, also nicht nur so hingeflutscht im Namen Jesus das, im Namen Jesus das, sondern wirklich in diesem Bewusstsein, ich bete wirklich im Namen Jesus, der Name ist über alle. Da weißt du, es passiert. Johannes 16, 23 sagt Jesus, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Wir beten zum Vater im Namen Jesus, er wird es uns geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen ist. Gott möchte vollkommene Freude. Gott hat vollkommene Freude. Halleluja. Und erhörte Gebete sind vollkommene Freude. Hast du schon mal vollkommene Freude über ein Gebetsanliegen, eine Gebetserhörung erlebt? Oh ja, Halleluja. Danke, Jesus, wirklich. Wow. Was für eine Freude, wenn eine Arbeit gut ist. Ja, wieder eine Eins. Halleluja. Oder in Markus 16, 18, da sagt er, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Ja, wir haben Autorität über die Macht des Feindes. Wir haben Autorität auch in persönlichen Anliegen und in Anliegen, wo wir für andere eintreten. Sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen aufheben. Wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Es ist diese Autorität, die in seinem Namen ist. Und dieser Name, der ist nicht außerhalb, der ist nicht irgendwo, sondern er gehört zu dir, dieser Name. Der gehört zu, schau mal deine Hand an. Dieser Name gehört genauso zu dir, wie deine Hand zu dir gehört. Wenn ich diese Hand hierhin oder das Glas hochhebe, brauche ich keinen Glauben dafür. Und genauso weißt du, wenn du den Namen Jesus nimmst, in diesem Bewusstsein der Autorität, weißt du, es passiert. Es passiert. Halleluja, du musst gar nicht drüber nachdenken mehr. Es ist so einfach. In seinem Namen beugt sich jedes Knie. In seinem Namen muss jede Zunge bekennen. Er ist der Herr. Muss sich Krankheit beugen? Müssen sich Gehirntumore, müssen sich Krebsgeschwüre beugen? Es muss sich beugen. Es muss sich beugen. Und es wird sich beugen. Genau, das ist noch eines, das kam mir noch, genau. Dieses, jetzt muss aber mal, also es muss sich beugen und es beugt sich. Manche sagen, oder das hast du vielleicht auch selber schon gesagt, jetzt muss aber mal was passieren. Kennst du das? Jetzt muss aber was passieren. Du hast schon länger gebetet für irgendeine Sache, jetzt muss aber mal was passieren. Ist das Glaube? Nein, gut erkannt. Purer Unglaube. Wenn du sagst, es muss was passieren, dann ist es ja noch nicht passiert. Das heißt, du hoffst, hoffentlich passiert was. Jetzt habe ich gebetet, hoffentlich passiert was. Wirst du irgendwas sehen? Nein. Habe ich alles schon ausprobiert, selber geprüft. Hoffnung ist nicht schlecht, aber Hoffnung bringt noch keine großen, Hoffnung ist besser als gar nichts, ja, aber Hoffnung bringt noch nicht die gewünschten Ergebnisse. Oder jetzt muss aber mal was passieren, bringt auch noch keine Ergebnisse, weil es ist nicht Glaube, sondern danke, es ist schon passiert und es kommt ins Sichtbare. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus, dieser Krebstumor, der ist schon besiegt von dir. Der ist schon besiegt. Diese Metastasen sind schon besiegt. Die haben nichts zu suchen. Halleluja, es ist schon passiert und es muss sich beugen. Und es beugt sich. Und du bist voller Zuversicht. Es passiert. Apostelgeschichte 3, was sagte da Petrus zu dem Lahm an der schönen Pforte? Silber und Gold besitze ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi, des Nazareas, geh umher. Er hatte den Namen, nicht Silber und Gold, aber er hat den Namen. Das heißt, damit hast du die ganze Power. Die Power, dass Lahme aufstehen, dass Menschen aus dem Rollstuhl aufgehen, die ist in diesem Namen. Ja. Halleluja. Ja. Das ist nicht einfach Jesus, wie Jesu Namen hier, Jesu Namen da, sondern im Namen Jesus. Steh auf. Ja. Steh auf und geh umher. Ja. Halleluja. Das ist das, was uns anvertraut wurde. Dieser Name wurde uns anvertraut und in diesem Namen ist die Kraft. Halleluja. Halleluja. Ich hab noch ein bisschen die Apostelgeschichte angeschaut, was die frühe Kirche in ihren Anfängen tat. Und da steht in der Apostel, und das ist stark und inspirierend für uns auch, Apostelgeschichte, was gemeinsames Gebet auch angeht, Apostelgeschichte 2,42, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Sie verharrten, sie blieben da drin. Das heißt, sie beteten immer wieder. Sie waren eins im Gebet. Und was sahen sie? Was sah die frühe Kirche? Erweckung. 3000, 5000. Stark, ja, Zeichen und Wunder. Machtvolle Taten passiert. Und das Römische Reich, es hat ein bisschen gedauert, aber es wurde entmachtet. Es ist gefallen. Dieses dämonische Reich fiel. Und da war ganz stark ein Schlüssel, dass die Gemeinde verharrte im Gebet miteinander. Das ist stark. In Apostelgeschichte 4 sehen wir es, nachdem der Lahme geheilt worden ist durch Petrus dort im Namen, also durch den Namen Jesus Christus, sehen wir, dass sie gefangen gesetzt wurden, dann wurden sie bedroht, nicht mehr in diesem Namen zu predigen, alles dürft ihr machen, aber nicht mehr diesen Namen, ne? Da seht ihr schon, welche Power in diesem Namen ist, wenn dieser Name verboten wird. Du weißt es, überall in, was weiß ich, islamischen Ländern, kommunistischen Ländern wird dieser Name verboten, weil sie wissen um die Macht des Namens und die Power dieses Namens, ne? Halleluja, hier nicht, niemals Deutschland. Hier bleibt dieser Name oben. Halleluja. Und was tat Petrus zuerst? Und das ist stark. Das ist in Apostelgeschichte 4, 23 heißt es, zuerst kam er zu den Seinen. Oder die beiden, Johannes noch war dabei. Sie kamen zu den Ihren. Das ist gut, wenn du eine Schwierigkeit hast. Wenn irgendwas ist, dass du weißt, das ist eine Familie. Hallo, ihr auch an den Bildschirmen. Das ist eine Familie, zu der ihr gehen könnt. Ihr seid nicht alleine. Wir sind nicht alleine, sondern das ist eine Familie. Und wenn was ist, dann haben wir eine Familie und da wird zusammen gebetet. Halleluja, da geschehen die Wunder. Und was tat die Gemeinde? Als sie das hörten, dass sie bedroht worden waren, nicht mehr in diesem Namen zu predigen, das heißt in Vers 24, sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott im Gebet. Und sie beten für Mut und Kühnheit und dass Heilung und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen Jesus. Und dann heißt es in Vers 31, und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte. Wo sie versammelt waren. Und sie wurden mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Kühnheit, mit Freimütigkeit. Sie wurden eins im Gebet, sie waren eins. Und dann wurden sie, dann fiel der Heilige Geist in machtvoller Weise. Er ist schon in uns, der Heilige Geist, aber immer wieder fällt er auch. Halleluja, wieder ganz frisch auf uns. Das ist kein Widerspruch, ja, dass er schon in uns ist. Aber wir brauchen immer wieder diese neuen, frischen Ausgießungen. Halleluja. Streck dich gerade mal aus, Herr. Danke. Danke, Heiliger Geist, für eine neue, frische Füllung. Für eine neue, frische Ausgießung vom Himmel. Jetzt für jeden Einzelnen, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du das für jeden Einzelnen hast. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke, dass du jeden jetzt füllst, jeden voll machst, Herr. Ganz neu mit deinem Geist, mit deiner Macht, mit deiner Freude, mit deiner Herrlichkeit, mit deinem Siegesbewusstsein, mit deinem Glauben, Herr. Ich danke dir mit deiner Erfrischung. Danke für Erfrischung. Da ist Erfrischung vor seinem Angesicht. Da ist Erfrischung von seinem Thron. Da kommt der Strom Gottes. Der Strom Gottes, er fließt. Er fließt in dich hinein. Er fließt, er erfrischt dich. Oh, er quickt dich. Halleluja. Er macht dich ganz neu. Er macht dich gesund. Er heilt dich. Halleluja. Gerade passiert es jetzt auch an dem Bildschirm. Passiert bei euch zu Hause ganz genauso. Halleluja. Shikadadadabasito. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine frische Erfüllung, für dein frisches Wirken, Herr, für dein Sausen des Geistes, Herr. Ich danke dir. Ich danke dir für deinen Wind. Ich danke dir für deinen Wind. Ich danke dir für deinen Wind. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus, für deinen Wind. Oh, danke. Danke, Vater. Oh, danke. Danke, Jesus. Oh, wir preisen dich. Wir preisen dich, Herr, dass Glückseligkeit vor deinem Angesicht. Oh, danke, Jesus. Glückseligkeit. Halleluja. Oh, danke. Vielleicht können wir mal den Ton haben. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, danke, danke. Neue Erquickung, Erfüllung. Oh, du weißt, du bist in seinem Strom, du bist in seiner Gunst, ja? Die Gunst Gottes ist auf dir. Der Glaube Gottes ist in dir. Halleluja. Oh, danke, Herr, dass du uns hinwegnimmst mit dir. dass du jeden Einzelnen einfach hinwegnimmst. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Nimm uns hinweg mit dir. Nimm uns hinweg mit dir. Nimm uns gerade jetzt hinweg. Jetzt hinweg, Herr. Danke, danke, dass du uns hinwegnimmst mit dir. Danke, danke, dass wir wirklich fliegen im Geist. Fliegen im Geist. Oh, fliegen im Geist. Ja, lass dich einfach los. Lass dich einfach los. Lass dich einfach los. Lass dich einfach fallen. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke für diese Einheit. Danke für diese Einmütigkeit. Ja, wir preisen dich. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir bei dir angekommen sind, dass wir zu Hause sind, dass wir im Allerheiligsten sind bei dir, Herr. Ich danke dir. Oh, wir lieben dich, Herr. Wir lieben dich, Herr. Oh, wir loben dich, Herr. Danke, dass du da bist mit deiner Gegenwart. Oh, danke, Jesus. Danke, dass du wirklich den Geist in uns, diesen Strom wirklich, wirklich anwirfst auch, Herr. Ich danke dir, dass es in uns blubbert und sprudelt und sprudelt und sprudelt, Herr. Danke, Jesus, für dein sprudelndes Wirken heute Abend. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Jesus. Ja, wir sind auf dich ausgerichtet, Herr. Auf dich ausgerichtet, Herr. Nichts anderes interessiert uns. So, wir schauen auf dich. Schau auf ihn gerade jetzt. Schau auf ihn gerade jetzt. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Ah. Ja, tauch ein. Tauch ein, das ist ein Strom Gottes. Das ist ein Strom Gottes. Das ist ein Strom Gottes. Oh, der tränkt dich jetzt. Der tränkt dich. Der tränkt dich. Das ist nicht ein kleines Rinnsal, sondern es ist ein Strom. Das ist ein Strom. Und du kannst dich gerade jetzt in diesen Strom reinfallen lassen. Lass dich reinfallen. Lass dich reinfallen. Lass dich überspülen. Lass dich überfluten. Er will dich überfluten. Er will das. Ja, wir tauchen einfach unter. Wir tauchen unter. Wir tauchen unter. Wir tauchen unter. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Du hast gehört, du hast den Namen Jesus als deine Autorität bekommen. In dem Namen Jesus ist der hundertprozentige Durchschlag. Du kannst ruhig den Ton ein bisschen lauter machen. In dem Namen Jesus ist dieser hundertprozentige Durchschlag. Du hast gehört, was zwei oder drei bitten in seinem Namen, das wird ihnen werden, in dem Moment, wo sie es bitten. Das heißt, wenn wir jetzt heute Abend Gebete gemeinsam sprechen, dann wird es uns werden in dem Moment, wo es geschieht. Wenn wir heute Abend, wo wir sprechen, wenn wir heute Abend Gebete sprechen, dann geschieht es nicht in der Autorität von Menschen, sondern es geschieht in der Autorität von Jesus selber. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Bist du bereit, heute Abend die unsichtbare Welt zu ordnen? Ich sage immer zu ordnen. Halleluja. Weißt du, du bist dafür da, um die unsichtbare Welt zu ordnen. Du bist dafür da, um die Richtung anzugeben, in die es gehen soll. Dafür bist du da. Du bist nicht dafür da, um passiv zuzuschauen, wie es um dich herum läuft oder was so abgeht, sondern du bist da, um ordnen durch die Autorität des Namens Jesus und durch den Glauben an sein Wort einzugreifen und die Dinge in die Ordnung Gottes zu bringen. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Mach's ruhig lauter. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir sind eingetuned auf die Frequenz Gottes. Die Frequenz Gottes ist der Name Jesus. Jesus ist die Frequenz Gottes. Jesus ist die Schwingung Gottes. Immer wenn Jesus kommt, dann ist die Schwingung Gottes da. Halleluja. Er ist die Frequenz Gottes. Halleluja. Er repräsentiert den Vater vollkommen. Halleluja. Du bist sein Sohn, du bist sein, ja, in Bezug auf Jesus bist du sein Bruder oder seine Schwester. Du bist ein Sohn des Vaters, du gehörst zur gleichen Familie, du hast die gleiche DNA. Du bist in dieser gleichen Wesensklasse wie er. Halleluja. Und aus dieser Position heraus sprechen wir heute Abend Gebete. Halleluja. Wir wollen als erstes beten und ihr dürft euch dann gleich in kleine Gruppen zusammentun. Wir wollen als erstes beten für eine frische Bewegung der Herrlichkeit, der Kraft und der Umkehr in unserem ganzen Land. Wir wollen beten für einen geistlichen Shift. Wir wollen einen geistlichen Shift freisetzen hin zu einer klaren Unterscheidung und zu einem echten Hunger nach Gott, dass Menschen immer klarer sehen und immer klarer unterscheiden. Ohne Gott gibt's keine Chance. Ohne Gott gibt's nur Zerstörung. Ohne Gott hat dieses Land keine Zukunft. Aber in ihm ist Fülle, in ihm ist Segen, in ihm ist die Wahrheit, in ihm ist der Weg. Halleluja. Und wir wollen das freisetzen in unserem ganzen Land. Das ist wirklich eine neue Bewegung. Gott hat vor einigen Jahren zu mir gesprochen über diese neue Bewegung. Und ich habe ihn gefragt, was diese Bewegung beinhalten wird. Und er hat gesagt, eine Bewegung der Herrlichkeit. Oder zuerst hat er gesagt, der Kraft, der Herrlichkeit und der Reinigung. Also der Umkehr. Halleluja. Und diese Bewegung in unserem ganzen Land, im ganzen deutschsprachigen Raum, wollen wir freisetzen. Und wir wollen freisetzen, in Verbindung damit wollen wir gleichzeitig freisetzen, dass überall im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus auch in Europa, dass überall wirklich Herrlichkeits-Ekklesias sich bilden. Das heißt, dass Gott überall Menschen herausruft, Ekklesias, die Gemeinschaft der Herausgerufenen, Gemeinde, dass Gott überall Söhne und Töchter ruft, wirklich hinein in dieses Herrlichkeitsleben. Mit diesem Hunger, mit dieser Ausrichtung auf ihn, auf das übernatürliche Wirken Gottes. Halleluja. Also lasst uns diese Bewegung der Herrlichkeit, der Kraft und der Reinigung, der Umkehr in unserem Land freisetzen und in ganz Europa in Jesu Namen. Amen. Wir machen es so, wir gehen einfach in kleine Gruppen zusammen, so zwischen 4 und 5 Leute pro Gruppe. Einfach sucht ihr einfach jemanden um dich herum, sucht euch einfach einen Platz, wo ihr euch hinstellen könnt am besten. Ja, können sich überall im Raum verteilen, Gruppen mit 4, 5 Leuten. Und dann beginnen wir einfach, einer nach dem anderen kann einfach beten in den Gruppen. Ich werde einfach von vorne in Sprachen beten und es weiterleiten. Ich werde dann weitere Gebetsanliegen sagen. Wir werden jetzt 3, 4, 5 Minuten für diese Sache, die ich jetzt gesagt habe, beten. Ja, also macht euch eins, ja, lasst euch führen vom Heiligen Geist. Der Geist der Autorität, der Geist der Kraft, der Geist des Glaubens ist auf euch. Ja, also tut euch zusammen und dann geht's los und dann setzen wir diese Bewegung der Kraft, der Herrlichkeit, der Umkehr, wir setzen das frei, wir setzen frei, dass sich überall Herrlichkeits-Ekklesias bilden, in Jesu Namen, also immer so 4, 5 Leute, tut euch einfach zusammen, da drüben kann sich eine Gruppe noch bilden, genau, Halleluja, okay, dass niemand alleine ist, weil das macht keinen Sinn, das heißt ja, wenn 2 oder 3 versammelt sind, nicht, wenn einer allein vor sich hin betet, sondern die Verheißung, die wir heute Abend gehört haben, ist, wenn sich mehrere zusammentun. Also tut euch zusammen, geht am, es kann, wenn es nicht ganz aufgeht, können auch in eine Gruppe 5 oder 6, geht auch, aber nicht zu viele, damit auch die Leute noch beten können in einer Gruppe. Also tut euch zusammen, Linda, such dir einfach noch da irgendwo, geh einfach irgendwo dazu. Halleluja. Okay, preist den Herrn. Los geht's, beginnt in Sprachen zu beten. Beginnt eure Stimme zu erheben. Halleluja. Ich bete einfach vorne draus und dann betet ihr es einfach aus, so wie der Heilige Geist, der Geist des Gebets euch führt. Vater, ich danke dir in dem Namen Jesus für einen mächtigen Durchbruch deiner Herrlichkeit, deiner Kraft und deiner Reinigung in Deutschland, Österreich, Schweiz, ganz Europa, in dem Namen von Jesus, Herr. Ich danke dir, Herr, für eine Umkehr der Herzen. Ich danke dir, Herr, dass du verhärtete Herzen weich machst, Herr, und dass du einen neuen Hunger nach deiner Herrlichkeit in diesem Land freisetzt, in dem Namen von Jesus. Ich danke dir, Herr, dass du Söhne und Töchter Gottes rufst, sodass sie sich versammeln, dass sie sich zusammentun in Gemeinschaften, in Gemeinden deiner Herrlichkeit, in Gemeinden, die hungrig sind, Herr, nach deinem mächtigen Wirken überall im ganzen Land, Herr. Danke für Zentren deiner Herrlichkeit. Danke für Herrlichkeits-Ekklesias. Danke, Herr, für Zentren deines mächtigen Wirkens überall im ganzen Land, Herr. Und darüber hinaus, Herr. Danke, Vater, für den Geist der Kraft, der Herrlichkeit und der Reinigung, Herr. In dem Namen Jesus, Herr. In dem Namen Jesus. Und Vater, über jeden Einzelnen von uns und über all denen, die jetzt auch online mit dabei sind. Ihr könnt online genau das Gleiche tun. Tut euch einfach in den Gruppen zusammen und beginnt zu beten in Sprachen. Beginnt euch einfach eins zu machen und beginnt genau das zu beten, was wir auch beten. Tut euch zusammen und der Geist des Gebets fällt in dem Namen Jesu. Ich setze es frei über jeden Einzelnen hier. Ich setze es frei online über jeden Einzelnen, der zuschaut. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Online, auch wenn ihr nur zu zweit seid, tut euch zu zweit zusammen. Selbst wenn du alleine bist, bete alleine. Aber steig jetzt einfach ein. Da wird der Geist des Gebets wird hier aktiviert. Beginne in Sprachen zu beten. Und dann beginnt einfach einer nach dem anderen, das auf Deutsch auszubeten. In Jesu Namen. Los geht's. Korabasanda la la bashia da da da. Orabasanda la la bashia da da da. Orabasanda la la bashia da da da. Orabasanda la bashia da da da. Oh ja, Geistesgebet, wehe! Über der ganzen Glory Life Schule, über allen Glory Life Schülern jetzt, wo auch immer sie sind, wo auch immer sie alleine oder in Gruppen zusammen sind, in kleinen Gruppen. In Jesu Namen, wehe, Geistesgebet. Danke für den Geist der Autorität in dem Namen Jesus. Danke für den Geist des Glaubens auf der Basis deines Wortes. Danke, Vater. Wehe, Heiliger Geist. Wehe, Heiliger Geist über unserem Land. Wehe, Heiliger Geist in den deutschsprachigen Nationen, Herr. Wehe, Heiliger Geist in Europa. Wehe, Heiliger Geist mit Macht und mit Kraft und mit Herrlichkeit. In Jesu Namen. Oh, wehe, Heiliger Geist. Korebe sakaramandododo. Oh ja, Vater, lass jetzt in dieser Zeit die Menschen tiefe Begegnungen haben mit dir, Herr. Oh, lass Menschen, die vielleicht ganz weit weg sind von Gott, lass sie gerade jetzt, lass sie Begegnungen haben, Herr. Persönliche Begegnungen mit dir, Vater. Oh, Rebesandalala, Basandalala. Oh, dass sie die Wahrheit erkennen, Herr. Und die Wahrheit macht sie frei, Herr. Und die Wahrheit bist du, Jesus. Halleluja. Oh, wir setzen göttliche Begegnungen frei, Herr. Übernatürliche Begegnungen mit dir, Vater. Übernatürliche Begegnungen mit dir, Jesus. Umkehr und Buße, Herr. Herzen, die hart waren, sie werden weich in dem Namen Jesus. Verhärtete Herzen werden weich in dem Namen Jesus. Korabasangarararara. Betet einfach, betet in den Gruppen, betet einfach, je einer nach dem anderen, betet auf Deutsch. Zusammen, in Einheit. Halleluja, Halleluja, Eckhart, in Einheit. In Einheit mit der Gruppe. Halleluja. Halleluja. Kasche karamando robosia rarabasanda. Shakaramando robosa kararara. O rebe sakaranamando roro. Shikaran menderere asadara. O rebe sandala labashia rarara. O rebe sandala labasia rarara. E yarabanara ramasanda lalala. Korrebe sandara ramandara labashia rarara. Corre besando la labasiera. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Heiliger Geist. Halleluja. Shakaramando robosakara. Corre besakarana mandara. Halleluja. Halleluja. Und wir brechen auch in dem Namen Jesus jeden Geist von Stolz, jeden Geist von Lauheit, jeden Geist von Selbstgefälligkeit, alles, was echtem Hunger und echtem Durst nach dir entgegensteht, Herr, wir brechen das in dem Namen von Jesus. Oh, wir setzen Erweckung frei in den Herzen, Herr. Erweckung, wach werden in den Herzen, Herr. In dem Namen von Jesus, Herr. In dem Namen von Jesus. Korabasanda labasiarara. Orabasakarara. Oh ja, Shekaranana. Oh ja, erniedrige das Hohe, Herr. Brich die Höhen des Stolzes, Herr. Und setz die Menschen frei, begonnen bei den Söhnen und Töchtern Gottes, Herr. Setz sie frei, wirklich an den niedrigen Ort in dir zu sein, Herr, sodass deine Herrlichkeit über sie gehen kann, Herr. Sodass dein Geist sie übernehmen kann, Herr. Dass sie nicht versuchen, deinen Geist zu kontrollieren, sondern dass sie übernommen sind von deinem Geist, Herr. Völlig übernommen von deinem Geist, Herr. In dem Namen von Jesus, Herr, wir brechen jede religiöse Kontrolle des Heiligen Geistes über den Gemeinden Jesu Christi in dem Namen von Jesus. Jedes religiöse System in dem Namen Jesus, wir erklären, es wird erschüttert, es fällt in Jesu Namen. Und der Geist der Freiheit, der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes hat freien Raum in den Gemeinden. In dem Namen von Jesus. Oh, wir setzen es frei in dem Namen von Jesus. Corre besandala la basia rara mandororo. Corre besandala la basia rara mandororo. Corre besandala la basia rara nana. Corre besandala la basia rara. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ja, lasst uns wirklich eine Explosion der Herrlichkeit Gottes freisetzen. Jesaja 60, Vers 7. Und das Haus meiner Herrlichkeit werde ich herrlich machen. Lass uns eine neue Ebene, lass uns dazu übergehen, eine neue Ebene der Herrlichkeit Gottes in der Gemeinde freizusetzen, bei Glory Life und überall im Leib Christi. Eine neue Ebene der Herrlichkeit Gottes. Eine neue Ebene der Manifestation der Herrlichkeit Gottes. Der Shekinah, der Shekinah Gottes, der Shekinah Gottes, so wie sie die Shekinah damals in der Azusa Street freigesetzt hat. Und noch stärker, lass uns das freisetzen. Das Haus meiner Herrlichkeit werde ich herrlich machen. An diesem Ort werde ich meine Herrlichkeit niederlegen, hat Gott mal zu mir gesagt. In Jesu Namen, lass uns diese Shekinah, dieses Herabkommen der Herrlichkeit Gottes freisetzen. Oh, danke, Heiliger Geist. Wow, der Geist des Gebets ist extrem stark hier. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ja, lass uns wirklich einen Durchbruch auch freisetzen für die Regierung in unserem Land. Halleluja. Ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass die Regierungsbildung so lange dauert in unserem Land, sondern es hat damit zu tun, dass letztendlich aufgrund von jahrelang verhärteten Herzen in unserem Land einfach ein gewisses Gericht bereits auf unserem ganzen politischen Leben ist in unserem Land, sodass sie nicht mehr klar erkennen, wo wirklich die Richtung Gottes lang geht. Deswegen suchen sie so. Sie haben eigentlich keine Orientierung. Was es eigentlich braucht, ist eine Neuorientierung. Da ist Verblendung und diese Verblendung müssen wir runterreißen. Halleluja, da gibt es Lügen, die sich festgefressen haben in der Gesellschaft, bis in hohe politische Verantwortungsträger, die Gott und seinem Wort direkt entgegenstehen, aber wo sich Menschen, selbst Christen teilweise, selbst Kirchenleute, sich verhärtet haben gegen das Wort Gottes. Ich sage nur Stichwort Gender Mainstreaming, ich sage nur Stichwort realistische Einschätzung von Islam und so weiter, das sind nur so Stichworte, ja, wo einfach der Geist der Verblendung sich reingefressen hat und wo wir das runterreißen müssen in dem Namen Jesus und wo wir wirklich freisetzen, dass die Herrlichkeit Gottes dieses Land und diese Regierung neu führt, dass er wirklich eine Regierung nach dem Herzen Gottes bekommt. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt momentan überhaupt schon möglich ist. Es kann sein, dass es ein paar Jahre dauert, bis wir wirklich wieder eine Regierung bekommen, die wirklich die Richtung Gottes geht. Aber wir setzen es jetzt frei. Amen. Halleluja. Halleluja. Wir setzen es jetzt frei. Also segnet die Regierung, segnet all die Verantwortlichen, segnet die jetzige Bundeskanzlerin, segnet die Verantwortlichen in der Regierung, ohne irgendwie parteiisch in irgendeiner Form zu sein. Das ist unsere Aufgabe, sie zu segnen. Und gleichzeitig setzen wir aber die Richtung Gottes frei. Und wir sagen, sie werden der Herrlichkeit Gottes folgen. Wir verfluchen nicht unsere Regierung, wir schimpfen auch nicht über unsere Regierung, sondern wir setzen die Richtung Gottes frei. Wir setzen die Richtung der Herrlichkeit Gottes frei. Wir setzen die Wahrheit frei. Sie werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird sie frei machen. Das wird unserem Land wieder die richtige Richtung geben. Hier ist die richtige Richtung im Wort Gottes. Halleluja. Amen. Das gegen die Schöpfungsordnung Gottes kannst du nicht regieren auf die Dauer. Jede Regierung, die auf die Dauer gegen die Schöpfungsordnung Gottes versucht anzuregieren, wird keinen Bestand haben auf die Dauer. Das haben wir in der deutschen Geschichte schon erlebt. Und es wird wieder so sein. Halleluja. Und deswegen, lass uns wirklich die Herrlichkeit Gottes freisetzen. Lass uns freisetzen, dass die Herrlichkeit Gottes durchbricht zu den Herzen, sodass die Zeit des Gerichts sich verkürzen kann. Weil wir sind noch in dieser Zeit des Gerichts, was die Regierung und das politische Leben in Deutschland angeht. Aber die Zeit des Gerichts kann verkürzt werden, wenn die Herrlichkeit Gottes sich durchsetzt und die Herzen weich werden. Also lasst uns die Regierung segnen, lasst uns die Verantwortlichen segnen, lasst uns die Politik segnen, all die Parteien und so weiter, Abgeordneten etc. Lasst sie uns segnen, egal welcher Partei, verstehst du, es spielt keine Rolle, Gott kann sich aus jeder Partei Leute erwecken. Für Gott ist kein Thema, welche Partei, sondern Gott will die Herzen. Amen. Gott schaut auf die Herzen. Halleluja. Also lasst uns es freisetzen, lasst uns wirklich diesen geistlichen Shift für unser Land bis in die höchste Regierung hinein freisetzen. In Jesu Namen. Halleluja. Heb deine Stimme. Vater, du hast gesagt, durch den Segen der Gerechten steigt eine Stadt oder eine Nation empor, Herr. Und Vater, wir sind nicht in dieses Land gesetzt, um unser Land zu fluchen, zu verfluchen oder uns aufzuregen über Fehlentscheidungen, die getroffen werden oder parteiisch zu sein in irgendeiner Form, sondern wir sind in dieses Land gesetzt, um dieses Land zu segnen, Herr. Und durch den Segen der Gerechten steigt eine Nation empor, Herr. Und Vater, so segnen wir in dem Namen Jesus, Herr, unser Land. Wir segnen Deutschland und Österreich und Schweiz ist ähnlich. Wir segnen diese Nationen in dem Namen von Jesus und wir segnen die Verantwortlichen der Regierung, angefangen von unserer Bundeskanzlerin über die Ministerpräsidenten, Abgeordneten, Minister und so weiter. Herr, wir segnen sie mit der Klarheit Gottes, Herr. Und Vater, wo wesentliche Gesellschaftsträger, angefangen von Kirchen über Politik und Erziehungswesen und so weiter, wo sie sich zugemacht haben für das Wort Gottes, Herr. Herr, da sagen wir in dem Namen Jesus, wir zerbrechen die Herzenshärtigkeit. Wir zerbrechen, Herr, die Abwendung von Gott. Und wir setzen frei, dass sie sich neu dir zuwenden, Herr. In dem Namen von Jesus, Herr. Wir setzen eine neue Hinwendung zu dir frei, Herr. In dem Namen von Jesus. Ein neues Fragen nach dir. Ein neues Suchen von dir, Herr. Ein neues Studieren deines Wortes, Herr. Eine Umkehr hin zu den Grundlagen und Wurzeln auch der Freiheit in dieser Nation, Herr. Herr, du hast dieser Nation 70 Jahre Freiheit gegeben, Herr, über 70 Jahre, Herr. Und Herr, wir danken dir dafür. Aber wir danken dir, Herr, dass diese Freiheit erhalten wird, weil wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Aber wo der Geist des Herrn nicht ist, da ist auch keine Freiheit mehr. Und so setzen wir frei den Geist des Herrn hinein in die Regierung. Wir setzen frei den Geist des Herrn hinein in den Deutschen Bundestag. Wir setzen frei den Geist des Herrn ins Bundesverfassungsgericht. Wir setzen frei den Geist des Herrn in die Landesregierungen, in die Landtage, in die Kommunalregierungen, Herr, in die Stadträte, in dem Namen von Jesus, Herr. Wehe, Heiliger Geist. Wehe, Heiliger Geist. Bete, proklamiere es. Proklamiere den Sieg Jesu. Proklamiere die Wolke der Herrlichkeit. Proklamiere, dass sie Begegnungen haben mit Jesus persönlich. Proklamiere, dass sie Begegnungen haben mit dem lebendigen Gott. Und dass sie erkennen, dass sie vor dem lebendigen Gott stehen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Korabasandara rabasiyaranama. Oshakaramene sakaranama. Orabasandara labashia. Orabasandara labasiyarara. Orabasandara. Okay. Halleluja. Kannst du kleiner sein. Korabasanda la lavasha. Betet. Korabasa. Geist des Gebets. Wehe für unser Land, Herr. Wehe zugunsten unseres Landes, Herr. Heiliger Geist, wehe, Herr, in Jesu Namen. Bring das, was neben der Spur war, wieder in die Spur, Herr. Das, was außerhalb der Ordnung Gottes war, bring es wieder innerhalb der Ordnung Gottes, Herr. Herr, das, was nicht ausgerichtet war auf deine Herrlichkeit, richte es wieder aus, Herr. Herr, beginne bei der Kirche, Herr. Und geh weiter hinein in Wirtschaft, Politik, Erziehungswesen, Unterhaltungswesen, Medien, Vater, in dem Namen Jesus, Herr. Wir segnen alle diese Bereiche, Herr. Herr, mit der Wahrheit Gottes, Herr. In Jesu Namen, wir setzen die Wahrheit Gottes frei in all diesen Bereichen. In dem Namen von Jesus. Insbesondere, Vater, beten wir, dass du die Weichen stellst, dass auch so die nächsten Jahrzehnte, bis Jesus wiederkommt, in unserem Land Freiheit ist, das Evangelium zu verkünden, Herr, ohne Angst haben zu müssen, verfolgt zu werden oder umgebracht zu werden oder sonst irgendetwas, in dem Namen Jesus. Herr, wir setzen den Geist der Freiheit frei in unsere Nation, in unsere Nationen, in Jesu Namen. Halleluja. Shakaramando. Ora basanda la basa. Ora basanda la basia la la la la. Ora besiana la masanda. Corre besanda la basia la la. Corre basanda la basia la la la. Shakara de menerea. Socorro. Rebesia la la. Corre besanda la la. Halleluja. Corra basandara rabassandara. Ora basandara la la la. Corre basandara la bassara. Halleluja, Vater. Halleluja, Vater. Halleluja, Vater. Halleluja, Vater. Und Vater, im Namen Jesus segnen wir auch ganz besonders die Nation, Herr, die im Zentrum, Herr, deines Herzens ist, Herr, nämlich dein Volk Israel, Herr. Herr, wir segnen Israel, Herr. Wir beten, Herr, für den Frieden Jerusalems, Herr. Wir beten, Herr, dass viele Juden, Herr, dich erkennen in dieser kommenden Zeit, Herr. Und in dir ihre Errettung und ihren Messias finden, Herr. Und wir beten, Herr, dass du Israel schützt vor seinen Feinden, Herr. Wir beten, Herr, dass du dein Gewicht der Herrlichkeit mächtig auf Jerusalem legst, Herr. Diesen Zankapfel für alle Völker, Herr. Danke, Herr, dass es deine Stadt ist, Herr. Danke, Herr, dass du das Gewicht deiner Herrlichkeit mächtig auf diese Stadt legst, Herr. Das Gewicht deiner Herrlichkeit, das alleine echten Frieden bringt, Herr. In Jesu Namen, Herr. Korabasanda la labashiaranama. Orabasanda la labashiararara. Orabasanda la labashiararara. Enemene mesheke omondi abasakorobo. Ekaramondo robo sikaramondo. Orabasakaranama. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Korabasanda la labashiararara. Korabasanda la labashiararara. Korabasanda la labashiararara. Korabasanda la labashiararara. Korabasanda la labashiararara. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Drea hat den Eindruck in Bezug auf Deutschland. Soll sie mal weitergeben? Halleluja. Steh auf. Werde Licht, denn dein Licht ist gekommen. Und ich sah, wie Deutschland aufstand und sich im Geist erhoben hat und wie der Name Jesus über Deutschland geschrieben war. Und ich sah plötzlich, wie die Deutschlandfahne von Gott neu hochgehoben worden ist und wie aus der Deutschlandfahne neu das Wort Gottes ausgebrochen ist und wie der Adler lebendig wurde und der Adler fing an zu schweben. Ja. Und in dieser Salbung, in dem Sehen, und in dem auf sich Gott ausrichten wurde Deutschland neu geschiftet im Geist und es ging zurück in diese Ursprungsform und es kam eine neue Explosion seiner Herrlichkeit und es kamen Menschen zu Jesus und sie haben ihn neu gesucht und neu Halleluja. Ging diese Herrlichkeitswelle über Deutschland Halleluja. Über. Halleluja. Amen. Halleluja. Ja, das passiert. Genau, das passiert, das geschieht, das wird sichtbar. Halleluja. Halleluja. Und dazu passt dieser Vers, Dazu passt dieser Vers Jesaja 60,3, wo es heißt, und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Erhebe ringsum deine Augen und sieh, sie alle versammeln sich, kommen zu dir, deine Söhne kommen von fern her und deine Töchter werden auf den Armen herbeigetragen. Halleluja. Halleluja. Lasst uns das im Geist sehen und lasst uns gerade das jetzt einfach nochmal freisetzen. In Jesu Namen, dass die Söhne und Töchter Gottes, all die, die er berufen und bestimmt hat, dass sie gezogen werden hin zur Herrlichkeit Gottes, hin zu den Zentren seiner Herrlichkeit, dass jetzt dieser Ruf erfolgt. Überall im Land, überall in Deutschland, Österreich, Schweiz, einfach proklamier es. Geht einfach nochmal in die Gruppen, proklamiert es. Die Söhne und Töchter Gottes, sie kommen herein in dem Namen Jesus. Sie kommen herein in dem Namen Jesus. Oh, sie kommen herein. Wir sehen sie hereingezogen. Wir sehen sie hereinkommen in dem Namen von Jesus. Oh, wir rufen euch. Wir rufen euch. Oh, wir rufen euch von Norden, von Süden, von Osten und von Westen. Wir rufen euch herein ins Reich Gottes. Oh, wir rufen euch. Säulen des Hauses der Herrlichkeit. Säulen, Herr. Neue Säulen. Evangelisten, Pastoren, Apostel, Propheten, Lehrer, Vater, Leiter, Herr. Danke, Jesus. Danke, dass du sie hereinrufst, Herr. Halleluja, Mitarbeiter deines Reiches, Teilhaber deines Reiches, Herr. Söhne und Töchter deines Reiches, Herr. In Jesu Namen, Herr, wir rufen sie herein. Wir setzen sie frei. In Jesu Namen, Herr. In Jesu Namen, Herr. Urabasandala labashiraramandara. Urabasandala labashiraramandara. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Gib mir Jesus die Ehre für diesen mächtigen Zug. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Jetzt lasst uns zum Schluss noch eine Runde beten, einfach auch für Glory Life speziell. Lasst uns beten. Er sagt mir immer, der Geist der Einheit, der Liebe, der Freude und des Glaubens. Amen. Liebe und Einheit gehören zusammen. Freude und Glauben gehören zusammen. Lasst uns diesen Geist freisetzen. Den Geist der Liebe und der Einheit, der Freude und des Glaubens. Über ganz Glory Life, sei es hier in Stuttgart, sei es in der Glory Life Schule, überall, wo die Schüler sind, sei es in den Glory Life Zentren in Hamburg, Nürnberg, Augsburg, Uganda, in Jesu Namen, lass uns diesen Geist freisetzen, sodass das Haus der größeren Herrlichkeit gebaut wird. Halleluja, weil das ist der Geist, der es erfüllt. Das ist der Geist der Herrlichkeit. Und dann lass uns auch beten in dem Zusammenhang, das kannst du gleich mit reinnehmen, lass uns beten einfach auch für den Bau dieses Hauses der Herrlichkeit. Lass uns beten für dieses Gebäude. Die aktuellen Dinge sind die, dass wir einfach beten, dass bei den geologischen Gutachten jetzt gemacht werden, dass nichts gefunden wird, nichts herauskommt, was irgendwie Geld kostet, sondern dass wir unverzüglich beginnen können, ohne irgendwelche zusätzlichen Sachen machen zu müssen. Dass die Finanzen reinkommen bis etwa Mai. Ungefähr Mai brauchen wir noch etwa 350.000 Euro. Also die setzen wir frei bis Ende Mai oder so. 350.000 Euro, das rufen wir rein zur Herrlichkeit Gottes, in das Reich Gottes, weil das ist das äußere Gefäß für dieses innere Haus. Der Geist ist das Entscheidende. Deswegen lasst uns freisetzen, den Geist der Liebe, der Einheit, der Freude und des Glaubens. Und dann lasst uns freisetzen auch, dass dieses Gebäude unverzüglich, ohne Hindernisse gebaut wird und voll bezahlt wird. In Jesu Namen. Amen. Dass all die Herzen berührt werden, die Gott dazu gebrauchen möchte. In Jesu Namen. Los geht's. Fang an, in Sprachen zu beten. Mach dich eins. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Du hast gesagt, Herr, wenn zwei oder drei nur eins sind, Herr, was auch immer sie bitten, Herr, es wird ihnen werden, Herr. Wie viel mehr ist möglich, Herr, wenn alle die, die bei Glory Life dabei sind, alle die, die in dieser Schule sind, Herr, alle die sich irgendwo in Glory Life Zentren versammeln, wenn sie eins sind im Geist der Liebe, wenn sie eins sind im Geist des Glaubens und wenn sie eins sind in göttlicher Freude, Herr, nichts ist unmöglich, Herr. Und Vater, so setzen wir diesen Geist frei in dem Namen Jesus. Wir brechen alles andere, wir brechen jede Uneinheit, wir brechen im Namen Jesus jeden Unglauben, Vater, jede Lieblosigkeit, jeden Stolz, jede Lauheit und Selbstgefälligkeit. In Jesu Namen, wir setzen Demut, wir setzen Liebe, wir setzen Glaube, wir setzen Einheit und wir setzen Freude frei, Herr. In dem Namen Jesus, Herr. Füll dein Haus mit Herrlichkeit, Herr. Füll dein Haus mit Gedanken der Herrlichkeit. Füll dein Haus mit Worten der Herrlichkeit. Füll dein Haus mit diesem Geist Jesu Christi, Vater. In Jesu Namen. Oh, das Haus der größeren Herrlichkeit, Herr. Oh ja, setz es frei, setz es frei. Korabasanda manda sikaramando. Shakaramando sikaranamba. Oh, sei nicht passiv, setz es frei, setz es frei. Korabasandara. Er will deinen Mund hören, er will deine Worte hören. Halleluja, es ist das Wort Gottes auf den Lippen der Gläubigen, das die Engel in Bewegung setzt. Halleluja. Passivität setzt nichts in Bewegung. Aber wenn du deinen Mund öffnest und das Wort Gottes proklamierst, dann werden die Engel in Bewegung gesetzt. Korabasandara namasiyarara. Danke, Vater, für dein geistliches Haus, das du baust, Herr. Mächtig, das Haus deiner Herrlichkeit machst du herrlicher. Das Haus der größeren Herrlichkeit, Herr. Herr, du baust auch dieses Zentrum, Vater, als dieses Gefäß, Herr, für dieses nationale und internationale Zentrum deiner Herrlichkeit, Herr. Und Vater, so setzen wir jetzt auf allen Ebenen deine Gunst frei für den Bau dieses Zentrums, Herr. Herr, wir setzen frei, dass bei den geologischen Gutachten nichts herauskommt, was irgendwie hindert. Wir setzen frei, dass unverzüglich mit dem Bau begonnen wird, Herr. Wir setzen frei, dass die Finanzen immer zum richtigen Zeitpunkt reinkommen. Herr, wir setzen spezifisch frei, Herr, 350.000 Euro bis Ende Mai, Herr, dass du die Herzen der Söhne und Töchter berührst, dass du die Herzen selbst der Weltleute berührst, der Nationen, Herr, der Reichtum der Nationen fließt hin, da wo die Herrlichkeit Gottes ist, Herr. Wir setzen es frei, Vater, in dem Namen Jesus. Danke, dass du ein Zeichen tust, Herr. Danke, dass du ein Zeichen freisetzt in diesem Land. Ein Zeichen deiner Herrlichkeit, ein Zentrum deiner Herrlichkeit, ein Zentrum deiner Autorität und deiner Macht, Herr. Ein Zentrum, das sowohl national als auch international die Herrlichkeit Gottes freisetzt, Herr, und in Bewegung setzt, Herr. Ein Zentrum der Zeichen und der Wunder, Herr. Ein Zentrum des Lebens, Herr, des göttlichen, geistlichen Lebens, Herr. Ein Zentrum der Liebe, Herr. Ein Zentrum, in dem die Freude Gottes übersprudelt, Herr. In Jesu Namen, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Korreba si kanamando robo si karara. Orrebe gesse kanamondo rodo. E kanamondo rabasiara la basciarara. Orrebe gessandara la basciara la basciarara. Orrebe sandara la basciarara. Orrebe sandara. Danke, Vater, dass du dein Herrlichkeitsleben ausbreitest, Herr. Danke, Vater, auch für die Glory Life Schule, Herr. Danke, Vater, für jeden einzelnen Herrlichkeitslebensschüler, Herr. Danke, Vater, dass jeder einzelne Herrlichkeitslebensschüler, Herr, deine Gunst, Herr, deinen Segen, Herr, deine Fülle, deine Kraft erlebt, Herr, deine Wunder, Herr. Danke, Vater, dass du hier in dieser Schule, Herr, übernatürliche Weltveränderer zurüstest, Herr, in Macht und in Kraft, Herr, Söhne deiner Herrlichkeit. Danke, Herr, für Träger der größeren Herrlichkeit, die du zurüstest, Herr, und die hervorkommen, Herr, und die gestärkt werden, Herr, und ihre Berufung und ihre Position einnehmen, Herr, in dem Namen von Jesus. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Ja, lasst uns zum Schluss nochmal alle Glory Life Schüler segnen, in Jesu Namen, auch alle, die zuschauen, in Jesu Namen, danke, Vater, wir segnen euch, Halleluja. Danke, Herr, dass jeder einzelne Glory Life Schüler in seine Berufung und seine Bestimmung kommt. Jeder einzelne aufblüht, in allen Bereichen gesegnet ist, Herr. sei es körperlich, sei es geistlich, sei es finanziell, sei es persönlich, sei es seelisch, in Jesu Namen. Wir setzen einen Segen frei, Vater, über jedem einzelnen Schüler, Herr. In Jesu Namen, Herr. Danke, Vater, für die übernatürlichen Weltveränderer, die in dieser Zeit aufstehen, Herr. Überall in Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Frankreich, Israel, Vater, in all den Nationen, Uganda, Herr, Kenia, Herr, danke, Vater, für die Söhne der Herrlichkeit, die sich erheben, Herr, in Jesu Namen, Herr. Und danke, dass eines Tages im Himmel, wie ich es mal in einer Vision gesehen habe, du den Applaus bekommen wirst, Herr, für alles, was du durch die Söhne und Töchter Gottes getan hast, Herr, hier auf der Erde. Und wir geben ihn dir jetzt schon. Halleluja! Ja, wir jubeln dir zu. Halleluja! Du bist der Sieger. Du bist der König. Du bist der Herr der Herren. Du bist der König der Könige. Danke, Jesus. Halleluja! Halleluja! Und alles, was wir gebetet haben, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und es wird uns werden. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja.